Für euch war nach meinem ersten Wortschluss, an der Spitze ist es einsam. Sie zahlen den Benz von ihrem Vorschuss, ich zahl den Benz von meinen Einnahmen. Wir feiern hart, zerficken Shows und wir lieben Risiko. Nach 22 Jahren hab ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur kurz Kippen holen. Es wird langsam wieder Abend, leg meine kleine Schwester schlafen. Ich treibe mich rum auf der Straße, ab und zu bricht meine Nase. Nicht aus Zucker, doch die Nächte sind kalt. Liebe ruft an, ich hab keinen Empfang. Handy vibriert in der Hand, kann es nicht lesen, bin wieder auf Alk. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen. Nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Ey, yo, was geht? Wir fahren den Kolon durch meine Gegend. Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erleb. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also auf Fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn hat es endlich geschafft. Du wurdest eine Millionärin über Nacht. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also auf Fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Ich hasse Gewalt, doch manchmal muss man sie zum Spuren bringen. Und sieht man sich mal live, müssen sie sich durch ihre Hose auf die Schuhe pissen. Ich spiele eine Show in einer Arena, du spielst in Kneipen, also Ruhe bitte. Alle Karten weg in 10 Minuten, Bitches bieten Sex an für Tour-Tickets. Die Rap-Szene ist nur ein Affenzirkus, in dem kleine Kinder gern mit Waffen hantieren. Ich steh, wo ich steh, weil ich bin, wer ich bin und nicht, weil irgendjemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lange weg, doch auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpiss dich aus meiner Release. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen. Nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Ey, yo, was geht?